Kundgabe 5654. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.04.1953. Tag der Erlösung oder Tag des Gerichtes? Der Tag der Erlösung ist nicht mehr fern. Doch wird er für alle Menschen eine Erlösung bedeuten? Wird er nicht für viele ein Tag des Gerichtes sein, wo sie statt erlöst aufs Neue gebannt werden, in der festen Form? Und so kann der Tag ersehnt, aber auch gefürchtet werden. Doch die ihn fürchten müssten, glauben nicht daran und sind darum unrettbar verloren, weil sie nichts tun, um diese Neubannung von sich abzuwenden. Wenigen Menschen nur wird dieser Tag eine wirkliche Erlösung sein. Doch diese haben zuvor schon gelitten, während die anderen die Not nicht kennen und darum auch kein Verlangen haben nach einem Erlöser. Und doch wird dieser kommen, um zu erlösen, die an ihn glauben. Es kommt eine sehr schwere Zeit für alle Gläubigen. Aber dann sollen sie der Verheißung nicht vergessen, dass ich kommen werde zu richten die Lebenden und die Toten. Die Notzeit soll ihnen ebenso Beweis sein der Wahrheit meines Wortes. Und desto fester sollen sie glauben an mein Kommen am letzten Tage, an die Rettung aus größter Not. Es wird wahrlich ein Tag der Erlösung sein für die meinen, die angesichts des Wohllebens der Ungläubigen versucht sind, zu zweifeln ob der Wahrheit meines Wortes. Doch um der Auserwählten willen sollen die Tage verkürzt werden. Ich werde die meinen stärken, bis der Tag gekommen ist, und er wird schneller da sein, als er erwartet wird. Die Weltlage wird so ruhig erscheinen, dass keiner an ein Ende glaubt, denn unter der Herrschaft des Antichristen glätten sich scheinbar die Wogen der Unruhe, und irdisch ist ein Aufstieg zu erkennen, der die Menschen immer gottloser, immer liebloser werden lässet, und nur die meinen erkennen darin die Stunde der Weltenuhr. Denn sie allein müssen darben und leiden, wo die übrige Menschheit schwelget und im Freudentaumel der Welt sich zu sättigen sucht. Es wird keiner ahnen, wie nahe das Ende ist, wenn der Antichrist seine Weltherrschaft beginnt. Er leitet das Ende ein. Er bringt das geistige Chaos zuwege. Er lässet den Glaubenskampf entbrennen und er veranlasst gleichsam die Scheidung der Geister. Denn unter seiner Herrschaft wird das Bekenntnis gefordert für mich und meinen Namen und somit auch die letzte Entscheidung abgelegt, die noch vor dem Ende stattfinden muss. Doch so wie dieser Glaubensentscheid gefordert wird, könnet ihr, meine Gläubigen, euch gefasst machen auf mein Kommen. Denn mit zunehmender Not erlebet ihr auch die Erfüllung meiner Voraussagen, die das Ende betreffen. Ihr könnet jeden Tag rechnen mit dem Ende. Und doch kommt es plötzlich und unerwartet. Dann aber werden selig sein, für die dieser Tag die Erlösung bringt, und heulen und Zähne knirschen werden, die von der Erde verschlungen, wieder eingezeugt werden in die feste Materie. Ihr, die ihr an mich glaubet, vertraut diesen meinen Worten, dass euch Erlösung wird aus Stunden höchster Not, dass ich kommen und euch holen werde. Und dass ihr darum keine Macht der Erde zu fürchten brauchet, denn mein ist die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit. Amen.